sowie im Jungpaläolithikum die Beziehungen untereinander egalitär waren, war auch die Kommunikation mit nichtmenschlichen Personen etwas Alltägliches, nichts, das besondere Hürden überwinden musste. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind war eingebunden in diesen sozialen Kosmos. Alle standen in Kontakt mit den anderen Sphären. Sie lebten in einer durch und durch beseelten Welt. Alles redete, wisperte, schrie mitunter. Nur das Wenigste davon war für menschliche Ohren verständlich. Natürlich gab es je nach Alter und Reputation oder Geschlecht und Erfahrung Unterschiede. Und immer waren manche Menschen besonders talentiert im Umgang mit der anderen Welt oder schienen aus diesem oder jenem Grund dazu prädestiniert, mit den Geistern zu kommunizieren. In bestimmten Situationen gelang der Austausch besonders gut, in Traum, Rausch oder Trance, aber auch im Rahmen kollektiver Aktivitäten wie Musik oder Tanz und in Grenzsituationen, die höchste Konzentration erforderten, Geburt, Tod, schwere Krankheit, Lebensgefahr. Und es gab immer Orte, die für die Interaktion besonders geeignet waren. Schnittstellen zwischen dieser und der anderen Welt. Interfaces nannten wir das in unserem Himmelsscheibenbuch und griffen damit einen Begriff des Ägyptologen Jan Assmann auf. Sie ermöglichen den Übergang von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Höhlen, Berge, Bäume, Quellen, Inseln eigneten sich als Schwellenorte. Auch Objekte spielten dabei eine wichtige Rolle und sicher das Feuer. Doch die längste Zeit waren die Gruppen zu klein, als dass sich ein Individuum darauf spezialisieren konnte, ausschließlich als spiritueller Virtuose zu fungieren. Bei den für steinzeitliche Jäger und Sammler typischen Gruppengrößen von 15 bis 25 Personen war es schlicht nicht drin, den Lebensunterhalt eines Vollzeitspezialisten zu tragen. Auch gab es gar nicht genug Kundschaft. Da die Gruppen mobil waren, stand ein Spezialist für andere Gruppen allenfalls bei den seltenen Gruppentreffen zur Verfügung. Fulltime-Spezialisten existierten also während des Paläolithikums eher keine oder nur in Ausnahmefällen.